Er war noch jung und schrieb an seine Eltern: Erst ein paar Tage sind wir an der Front. Ich bin gesund und hoff's auch von euch beiden. Wir rechnen mit dem Feind schon morgen früh.